Achtes Buch, Teil 9 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C.N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Diejenigen hingegen, welche einer solchen Verfassungsform am meisten entgegen waren und an der Spitze standen, Phrynichos, der auch früher als Feldherr in Samos dem Alcibiades entgegengearbeitet hatte, Aristarchos, der seit langer Zeit einer der heftigsten Gegner der Volkspartei war, und Pisander und Antiphon und die übrigen Männer vom größten Ansehen, welche früher gleich nach ihrer Einsetzung und nachdem die auf Samos von ihnen zur Demokratie abgefallen waren, ihrerseits Abgeordnete nach Lacedaemon gesandt, eifrig für die Oligarchie gearbeitet und das sogenannte Etioneia hatten befestigen lassen, betrieben alles dieses jetzt noch viel eifriger, seit ihre Gesandte von Samos zurückgekommen waren, da sie sahen, dass auch von den ihrigen die meisten, die sie früher für zuverlässig gehalten, anderen Sinnes seien. Sie sandten also aus Furcht vor dem, was in Athen und Samos vorging, den Antiphon und Phrynichos und noch andere 10 Männer in Eile an die Lacedämonier mit dem Auftrag, auf jede Weise, die irgend erträglich wäre, einen Vergleich zu treffen. Auch bauten sie noch emsiger an den Festungswerken zu Eetionea. Theramenes und seine Anhänger legten diesem Bau die Absicht unter, nicht etwa denen in Samos, wenn sie die Einfahrt erzwingen wollten, das Einlaufen zu verwehren, sondern vielmehr die Feinde, wenn es ihnen gefiele, mit Land- und Seemacht einzulassen. Denn Eetionea ist eine Spitze der Landzunge des Piräus, neben welcher unmittelbar die Einfahrt ist. Es wurden nun die dort angelegten Festungswerke mit der zuvor schon gegen das Land zu vorhandenen Mauer so in Verbindung gebracht, dass man auch bei einer geringen dort aufgestellten Besatzung die Einfahrt beherrschen konnte, denn unmittelbar an dem einen Turme, der an der Mündung des Hafens liegt, wo dieser am engsten ist, endete die alte, dem Lande zugekehrte Mauer und der innere Teil der neuen Festungswerke, die am Meere angelegt wurden. Sie erbauten auch im Piräus eine fortlaufende, sehr große Halle, die ganz nahe an jene Werke sich anschloss, worüber sie selbst den Oberbefehl führten und jedermann nötigten, sein vorrätiges und weiter eingeführtes Getreide dort auszuladen und bei dem Verkaufe daselbst wieder zu holen. Schon seit längerer Zeit hatte Theramenes diese Sache in Verruf zu bringen gesucht und besonders jetzt, als die Gesandten von Sparta zurückkehrten, ohne etwas allgemein Annehmbares ausgerichtet zu haben, was zum Frieden führen konnte, indem er behauptete, es sei Gefahr vorhanden, dass diese Befestigung der Stadt den Untergang bringe. Denn gerade damals lagen 42 Schiffe aus dem Peloponnes, worunter auch einige italische von Tarent und Lokri und einige sizilische sich befanden, bereits bei Las im lakonischen Gebiete vor Anker, welche auf eine Einladung der Euböer zur Fahrt nach Euböa gerüstet waren, unter Anführung des Spartiaten Agesandridas, Sohnes von Agesander. Von diesen sagte Theramenes, sie seien nicht sowohl nach Euböa, sondern für die, welche Eetionea befestigen, bestimmt um ihnen zu Hilfe zu kommen. Und wenn man nicht auf seiner Hut sei, so werde, ehe man sich's versehe, alles verloren sein. Und es war auch etwas daran auf Seiten derer, welche die Beschuldigung traf, und nicht bloßes verleumderisches Gerede, denn jene wollten zwar fürs Erste unter einer oligarchischen Verfassung auch über die Verbündeten herrschen, und wenn dies nicht gelänge, sich doch im Besitze der Schiffe und der Stadt als unabhängige Gebieter behaupten. Wurde ihnen aber auch dies unmöglich gemacht, so wollten sie nicht unter der wiederhergestellten Volksregierung vor andern die ersten Opfer werden, sondern lieber sogar die Feinde einlassen und ohne Mauern und Schiffe sich mit ihnen vergleichen und so gut als es sich tun ließe, den Staat erhalten, wenn ihnen nur für ihre Personen Sicherheit gewährt wurde. Daher waren sie auch mit dem Bau dieser Festungswerke, welche kleine Tore und Eingänge hatten, wo man die Feinde einlassen konnte, eifrig beschäftigt und wollten die Vollendung derselben in Zeiten betreiben. Zuerst sprach man unter wenigen und mehr heimlich von der Sache. Phrynichus aber wurde, nach seiner Rückkunft von der Gesandtschaft nach Lacedämon, auf dem Wege vom Ratsgebäude, demselben ganz nahe, bei vollem Markte, von einem aus der Bürgerwache hinterlistigerweise verwundet und sank plötzlich tot nieder. Der Mörder entwischte, aber dessen Gehülfe, ein Argiver, wurde ergriffen und auf Befehl der 400 gefoltert, nannte jedoch keinen, der es ihn geheißen, und gab auch sonst nichts an, was er wüsste, als dass viele Leute, teils im Hause des Befehlshabers der Bürgerwache, teils anderswo Zusammenkünfte halten. Als man nun damit die Sache auf sich beruhen ließ, so schritten nunmehr Theramenes und Aristokrates und alle andere, die unter den 400 und außerhalb dieser Behörde ihres Sinnes waren, um so kühner zur Ausführung ihres Planes, denn bereits hatten die Schiffe aus Lakonien die Küste umsegelt, sich bei Epidaurus vor Anker gelegt und bis Ägina gekreuzt. Theramenes erklärte nun, es sei nicht wahrscheinlich, dass die Schiffe, wenn sie nach Euböa bestimmt wären, in den Meerbusen von Ägina einlaufen und dann wieder bei Epidaurus sich vor Anker legen würden, wenn sie nicht in der Absicht, über welche er sich von jeher beschwert hätte, eingeladen wären, herbeizukommen. Man könne also der Sache nicht mehr so ruhig zusehen. Endlich, da viele solche zum Aufstande reizende Reden geführt wurden und neue Verdachtsgründe dazu kamen, so schritten sie nun auch zu Tätlichkeiten. Denn die schwer Bewaffneten, welche an den Festungswerken zu Eetionea arbeiteten, unter denen sich auch Aristokrates mit der Abteilung aus seiner Zunft als Hauptmann befand, setzten den Alexikles, einen Befehlshaber von der oligarchischen Partei, der seinen Genossen sehr ergeben war, gefangen, führten ihn in ein Haus und sperrten ihn ein. Es half ihnen dabei unter anderem auch Hermann, Anführer der Bürgerwache von Munychia. Und was das Wichtigste war, der große Haufe der schwer Bewaffneten teilte dieselbe Gesinnung. Als dies den 400, welche gerade im Ratssaale beisammen saßen, gemeldet wurde, waren sie sogleich, mit Ausnahme derer, welche mit diesem Zustande der Dinge unzufrieden waren, entschlossen, zu den Waffen zu greifen und stießen Drohungen gegen Theramenes und seine Anhänger aus. Er aber rechtfertigte sich und erklärte sich bereit, auf der Stelle mit ihnen zu ziehen und jenen befreien zu helfen. Er nahm also einen Feldherrn, der mit ihm gleichgesinnt war, zu sich und begab sich in den Piräus. Es rückte auch Aristarchus und die jüngeren Leute aus dem Ritterstande aus. Groß und entsetzenerregend war das Getümmel, denn die in der Stadt glaubten, dass bereits der Piräus besetzt und der Gefangene ermordet sei. Die in Piräus aber erwarteten jeden Augenblick, von den Stadtbewohnern angegriffen zu werden. Die bejahrten Männer taten mit Mühe denen, die in der Stadt umherrannten und zu den Waffen eilten, Einhalt. Thucydides aus Pharsalos, ein Staatsgastfreund, der eben anwesend war, trat den Einzelnen mit vielem Eifer entgegen und rief ihnen zu, sie möchten, da der Feind in der Nähe laure, ihr Vaterland nicht ins Unglück stürzen. So wurden sie wieder ruhig und enthielten sich der Tätlichkeiten gegeneinander. Als Theramenes in den Piräus gekommen war, so stellte er sich zum Scheine, ein Geschrei erhebend, sehr aufgebracht über die Hopliten. Aristarchus aber und die Gegner der Volkspartei schnaubten Rache. Die schwer Bewaffneten wollten es wirklich zum Angriff kommen lassen, zeigten keine Reue und fragten den Theramenes, ob er glaube, dass die Festungswerke in guter Absicht erbaut werden oder ob es besser wäre, sie niederzureißen. Er erwiderte, wenn sie für gut fänden, sie zu zerstören, so trete er auch ihrer Meinung bei. Und auf der Stelle erstiegen die schwer Bewaffneten und viele Einwohner des Piräus die Werke und rissen sie nieder. Man redete dem großen Haufen zu, dass jeder, der wünsche, dass die Gewalt von den 400 in die Hände der 5000 komme, Hand ans Werk legen solle, denn sie versteckten sich doch noch hinter dem Namen der 5000, so daß, wer die Volksherrschaft wünschte, es nicht gerade heraussagte, aus Furcht, es möchten wirklich Leute von der andern Partei da sein, und man möchte durch eine solche Rede vor jemand, den man nicht kannte, sich Verlegenheit zuziehen. Die 400 wollten eben daher weder, dass die Versammlung der 5000 ins Leben treten, noch dass ihr nicht vorhanden sein bemerkt werden sollte, weil sie die Einsetzung so vieler Teilhaber an ihrer Gewalt geradezu für eine Volksregierung angesehen haben würden und weil auf der anderen Seite die Vernichtung dieser Behörde gegenseitigen Schrecken verbreitet haben würde. Am folgenden Tage versammelten sich die 400, so sehr sie auch in Bestürzung waren, doch in dem Ratsgebäude. Die schwer Bewaffneten aber im Piräus ließen den Gefangenen Alexikles los und nach Zerstörung der Festungswerke zogen sie in das Bacchustheater bei Munychia, stellten sich dort bewaffnet auf und hielten an diesem außergewöhnlichen Orte eine Versammlung und nach gefasstem Beschlusse rückten sie in die Stadt ein und nahmen ihre Stellung im Anaseum. Einige Männer aus den 400, welche man dazu auserlesen hatte, kamen nun zu jenen, sprachen je mit den Einzelnen und suchten diejenigen, welche sie milder gestimmt fanden, zu bereden, nicht nur selbst sich ruhig zu verhalten, sondern auch die übrigen zurückzuhalten, indem sie ihnen vorstellten, dass sie die 5000 ernennen wollten und dass aus diesen nach dem Gutdünken der 5000 abwechslungsweise die 400 gewählt werden sollten, indessen möchten sie doch auf keine Weise das Verderben der Stadt veranlassen, noch sie den Feinden preisgeben. Nachdem man solches von verschiedenen Seiten vielen vorgestellt, zeigte sich der ganze Haufen der schwer Bewaffneten längsamer als früher, vornehmlich aus Furcht für das Dasein des ganzen Staats. Sie wurden einig, dass an einem bestimmten Tage im Bacchus-Tempel eine Volksversammlung zur Ausgleichung der streitigen Punkte gehalten werden sollte. Als nun die Volksgemeinde im Bacchustempel zusammentrat und beinahe schon alles versammelt war, so kam die Nachricht, dass die 42 Schiffe mit Agesandridas von Megara her an Salamis vorbeisegeln, und jedermann aus dem Volke glaubte, dass gerade das jetzt in Erfüllung gehe, was Theramenes und seine Anhänger längst angekündigt hatten, dass die Schiffe gegen die Befestigungswerke heransegeln und dass die Niederreißung zum Heile des Staats geschehen sei. Wirklich verweilte Agesandridas vielleicht wegen gewisser Verabredungen in der Gegend von Epidaurus und in den dortigen Gewässern. Doch ist es auch wahrscheinlich, dass er bei den damaligen Parteizwisten der Athener gewisse Hoffnungen hegte und, um im rechten Augenblicke bei der Hand zu sein, sich dort aufhielt. Auf diese Nachricht zogen die Athener sogleich eilig und in Masse in den Piräus, indem sie dachten, dass der ihnen von Seiten der Feinde nicht von ferne, sondern am Hafen selbst drohende Krieg wichtiger als der innere Kampf sei. Die einen bestiegen die schon bereit liegenden Schiffe, die andern ließen Schiffe vom Stapel und eilten herbei, um die Verschanzungen und die Mündung des Hafens zu decken. Aber die peloponnesischen Schiffe fuhren vorbei, umsegelten Sunium und legten zwischen Torikos und Prasie an. Später kamen sie nach Oropus. Die Athener, wiewohl sie in der Eile auch ungeübter Schiffsmannschaft sich bedienen mussten, da die Stadt in Parteizwist sich befand und sie einer so wichtigen Besetzung aufs Schleunigste zu Hilfe kommen wollten, da Euböa bei der Sperrung von Attika ihnen alles war, sandten Trymochares als Anführer mit einer Flotte nach Eretria. Diese war mit den vorher in Euböa befindlichen Schiffen 36 Segel stark und wurde sogleich gezwungen, sich zu schlagen, denn Agesandridas ließ nach gehaltenem Frühmahle seine Schiffe von Oropus auslaufen. Oropus aber ist von der Stadt Eretria etwa 60 Seestadien entfernt. Als er nun heransegelte, so wollten die Athener sogleich ihre Schiffe bemannen, in der Meinung, dass die Soldaten in der Nähe der Flotte wären. Aber diese hatten die Lebensmittel zum Mahle nicht auf dem Markte gefunden, weil die Eretreer absichtlich dort nichts feil boten, sondern aus den entferntesten Häusern der Stadt herbeibringen müssen. Damit ihre Einschiffung sich verziehen und die Feinde mit ihrem Angriff sie überraschen möchten und die Athener genötigt wurden, so wie der Augenblick sie träfe, auszulaufen. Auch wurde jenen von Eretria aus ein Zeichen gegeben, wann sie auslaufen sollten. In einer solchen Verfassung gingen die Athener unter Segel und lieferten vor dem Hafen von Eretria eine Seeschlacht. Zwar hielten sie eine kurze Zeit dennoch stand, dann aber wurden sie zurückgeschlagen und zum Lande hin verfolgt. Und alle, die nach Eretria als einer befreundeten Stadt sich flüchteten, hatten das Allerschlimmste los, indem sie von den Einwohnern getötet wurden. Diejenigen aber, welche in die Zitadelle in Eretria flohen, welche noch die Athener innehatten, retteten sich, so auch die Schiffe, welche nach Chalcis kamen. Die Peloponnesier eroberten 22 athenische Schiffe, deren Mannschaft teils getötet, teils gefangen wurde. Dann errichteten sie ein Siegeszeichen und bald darauf bewirkten sie den Abfall von Euböa, Oreus ausgenommen, welches die Athener selbst innehatten, und trafen sonst daselbst ihre Einrichtungen. Die Nachricht von den Vorfällen auf Euböa erregte bei den Athenern die größte Bestürzung, die je gewesen, denn weder der Unfall auf Sizilien, so bedeutend er damals zu sein schien, noch sonst irgendein Ereignis hatte je solchen Schrecken verbreitet. Da nämlich das Heer in Samos abgefallen war, da sie keine Flotte noch Mannschaft zur Besetzung derselben mehr hatte, da sie unter sich in Parteizwist waren und man nicht wissen konnte, wann sie gegeneinander selbst losschlagen würden, und nun noch ein solcher Unfall dazu gekommen war, wo sie sowohl ihre Schiffe als auch, was das Wichtigste war, Euböa verloren hatten, welches ihnen mehr Vorteile als Attika selbst gewährte, wie mussten sie nicht alle Ursache haben, ganz mutlos zu sein? Am meisten aber beunruhigte sie die ganz nahe liegende Furcht, es möchten die Feinde nach ihrem Siege in ihren von Schiffen entblößten Hafen Piräus einzudringen wagen, und schon dachten sie, jene könnten jeden Augenblick erscheinen, und wären dieselben unternehmender gewesen, so hätten sie jenes leicht ausführen können, und wenn sie ihre Flotte dort eine drohende Stellung hätten nehmen lassen, so würden sie die Stadt entweder noch mehr in Zwiespalt gebracht haben, oder wenn sie dort verweilt und dieselbe belagert hätten, so würden sie auch die in Ionien stehende Flotte, so sehr diese der Oligarchie abgeneigt war, genötigt haben, den ihrigen und dem ganzen Staate zu Hilfe zu eilen und sich indessen des Hellespontes, Ioniens und der Inseln und des Bezirkes bis Euböa, ja sozusagen des ganzen athenischen Machtgebiets bemächtigt haben. Aber nicht allein dieses Mal, sondern auch in vielen anderen Fällen zeigten sich die Lacedämonier gegenüber von den Athenern als Feinde, denen am leichtesten ein Vorteil abzugewinnen war. Denn die vielseitige Verschiedenheit des beiderseitigen Charakters, in dem die einen rasch, die andern langsam, diese unternehmend, jene den Wagnissen abgeneigt waren, gewährte zumal für die Seeherrschaft die größten Vorteile. Dies offenbarte sich auch bei den Syrakusiern, denn da diese am meisten Charakterähnlichkeit mit den Athenern hatten, so führten sie auch den Krieg gegen dieselben mit dem besten Erfolge. Ende von 8. Buch, Teil 9.